Mr. Sandman. Yes? Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Holly Archie. And lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold. Someone to hold. Would be so peachy before you're too old. So please turn on your magic beam. Talkradio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, nun sind wir heute wieder ein bisschen später. Ich bitte das zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht 0800 220 50 50. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch über die Telefonnummer, die kostenfreie für euch, oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Bettina. Bettina ist 28. Hallo Bettina. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, wir haben vor 2 Tagen gesprochen. Es geht um Julia und mich, meine Lebensgefährtin. Ah, ja, Julia. Ja, genau, ob du dich erinnerst. Na, hallo. Okay. Du bist eine lesbische Frau und genau, bist mit Julia, deiner Freundin, 7 Jahre zusammen, wenn ich mich recht erinnere. Ganz genau. Das große Problem, über das wir gesprochen haben vor 2 Tagen, war, dass du das bisher immer noch nicht deinen Eltern gesagt hattest. Ja, habe ich inzwischen. Du hast es inzwischen. Ja. Wir haben sie gestern zum Essen eingeladen. Ja. Und haben schön gekocht und hatten auch Lars dabei, also jemanden als Freund einfach dabei. Genau, da gab es einen Freund, der auch angesehen ist bei der Familie, bei den Eltern. Lars. Ja. Und ich habe es gesagt. Und meine Mutter ist einfach aufgestanden, hat uns in den Arm genommen, erst Julia und dann mich, und hat gedankt für das Vertrauen. Super. Und hat gesagt, dass sie es geahnt hat. Quasi. Siehst du, ich habe es dir ja gesagt. Eltern oder Mütter merken das. Ja. Und hat uns gedankt. Und mein Vater ist aufgestanden und gegangen. Ach. Lass mich, bevor du weitererzählst. Wie hast du es gesagt? Ganz klar, pass auf, liebe Eltern, wir sind ein lesbisches Paar. Nein. Also wir haben Vorspeise gehabt und dann haben wir Hauptspeise gehabt und dann habe ich gesagt, Julia ist nicht. Wir hatten gesagt zu Anfang, ach, du hast 2 Freunde dabei, das ist ja nett. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Julia ist nicht eine Freundin, sondern sie ist meine Freundin. Nach der Hauptspeise? Bei der Hauptspeise. Ich kann mir vorstellen, dass du so aufgeregt warst und gar keine Lust am Essen hattest. Ich war nicht richtig untergekriegt, genau. Julia aber auch nicht. So, tolle Reaktion der Mutter, die hat euch in den Arm genommen und hat gesagt, super, ich habe es mir immer gedacht. Vater ist wortlos rausgegangen. Ich habe erst gedacht, er geht nur nach Hause und verkriecht sich. Ja. Aber er hat meine Mutter verlassen, wie bitte? Weil sie es akzeptiert hat. Moment mal, deine Eltern, jetzt bin ich aber ganz platt, wie lange sind deine Eltern verheiratet? Seit 36 Jahren. Seit 36 Jahren. Gestern erfährt dein Vater, dass seine Tochter lesbisch ist. Ja, das geht gar nicht. Und daraufhin verlässt er seine Frau? Ja. Wo ist er denn heute? Im Hotel. Nein. Doch. Warum verlässt er seine Frau? Weil A, sie schuld ist, weil sie natürlich den Hauptteil der Erziehung hatte. Ah, ich verstehe. Dass ich lesbisch geworden bin. Er macht ihr die Vorwürfe, dass und du... B, weil sie es akzeptiert hat. Wenn sie in Basis Aufstand gemacht hätte, hätte er sie nicht verlassen. Aber wie war das denn? Er ist dann gegangen. Deine Mutter ist bei euch geblieben. Wie lange blieb dann die Mutter noch bei euch? Quasi bis Mitternacht. Bis Mitternacht. So, dann ist sie irgendwann nach Hause gegangen und hat bemerkt, dass der Mann weg ist? Ja, ich habe sie heute angerufen und habe halt gefragt, wie es ihr geht und wie es meinem Vater geht. Und dann hat sie mir gesagt, dass er weg ist. Aber ich wundere mich, dass deine Mutter dann nicht sofort angerufen hat, als sie dann nach Hause kam. Hier, Mädchen, der Papa ist weg. Soll ich dir was sagen, Domian? Sie wirkte fast wie erleichtert. Das heißt, du musstest heute erst anrufen und fragen, wie geht's denn? Ja. Und dann hat sie so beiläufig oder auch nicht beiläufig gesagt, nicht beiläufig, aber... Papa ist weg. Ja. Hat sie denn in der Ehe letztendlich auch keine Freude mehr gefunden? Ich habe immer gedacht, das ist eine total harmonische Ehe, total gut und ja, glücklich halt. Aber es kann nicht so gewesen sein, weil das war wirklich wie Erleichterung fast. Haben die denn miteinander telefoniert heute mal, die Eltern? Das weiß ich nicht. Er ist ins Hotel gegangen. Woher weiß sie, dass er im Hotel ist? Weil er eine Karte hinterlassen hat, ne? Schild. Das ist so unglaublich. Wo ich hingehe. Und interpretiert deine Mutter das so, dass er ihr Vorwürfe macht, sie hätte dich falsch erzogen? Nein, das hat er ganz klar geschrieben. Das hat er auf diese Karte geschrieben. Er hat mir einen Zettel hinterlassen. Achso, darauf steht das. Du hast sie falsch erzogen. Ja. Und so etwas toleriert man nicht. Ja. Ist natürlich ein Hammervorwurf. Sie kann doch nichts dafür. Das ist was Biologisches. Wie ist das denn für dich jetzt? Jetzt hast du eine Bombe platzen lassen. Jetzt ist das ganze Familiengefüge anders geworden. Schlimm, natürlich. Wie findest du's? Schrecklich. Ja, aber irgendwie auch nicht, wenn du sagst, deine Mutter hätte fast erleichtert. Sie erleichtert, aber... Ist denn deine Freundin Julia eigentlich auch? Ist sie da? Ja. Gib sie mir doch mal, Bettina. Dann kann ich ein paar Worte mit dir auch mal sprechen. Moment, Scheiße drüber. Mhm. Hallo? Hallo, Julia. Hier ist Domian. Okay. Hallo. Hallo. Das ist ja eine krasse Geschichte, die ich da gerade gehört habe. Ja, es ist wirklich, es ist einfach, es ist, dass diese Eltern so reagieren, das kann kein Mensch verstehen. Wie war denn das? Wie hast du das denn miterlebt? Meine Eltern haben es immer verstanden. Genau, das hat der Bettina erzählt. Es ist einfach unbegreiflich, dass solche Eltern so reagieren, das kann man nicht verstehen. Der Mann ist wirklich wortlos rausgegangen. Der ist aufgestanden, wir haben den Hauptgang gehabt und er ist aufgestanden, er ist gegangen. Das ist nicht tolerabel. Nein, natürlich nicht. Es ist natürlich nicht tolerabel. Du hast ja auch nun lange auf diesen Schritt von Bettina gewartet. Allerdings, ich habe sie jahrelang gedrängt. Ja. Und das tut mir im Nachhinein unheimlich leid, weil sie eben diese Folgen jetzt zu tragen hat. Aber sind das schlimme Folgen? Ich weiß es nicht genau. Die Mutter ist aufgestanden, hat mich zuerst sogar in den Arm genommen. Das ist doch super, das ist doch grandios. Das ist doch wunderbar. Höre ich denn in irgendeiner Weise ein Bereuen daraus, dass das gesagt worden ist? Nicht ein Bereuen, dass es gesagt worden ist, aber ein Bereuen, dass Betty jetzt diese Folgen zu tragen hat. Ja. Weil sie fühlt sich wirklich mies. Ja. Die hat den ganzen Vormittag eigentlich nur geheult, hat sie krank gemeldet auf der Arbeit. Also, ich will dir von meiner Seite aus sagen, Julia, ich sag's gleich Bettina auch nochmal persönlich. Auch wenn jetzt das so verrückt abgelaufen ist, und das ist ja schon eine sehr verrückte Sache, finde ich das nach wie vor richtig, dass ihr das gesagt habt, dass sie das gesagt hat. Endlich kann sie so dastehen und leben, wie sie ist. Es hat zwei Seiten. Es hat auf der einen Seite ist es natürlich richtig, dass sie es gesagt hat, weil sie mit der Lüge nicht leben konnte. Mhm. Und auch ich mit der Lüge nicht leben konnte. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ihre Eltern sind jetzt auseinandergegangen. Ja, aber mich machte gerade sehr stutzig, dass sie sagte, die Mutter hat fast so einen Eindruck hinterlassen, als wäre es eine Erleichterung. Ja, das hat auf mich auch den Eindruck so gemacht. Wer weiß, was da in der Ehe passiert ist. Vielleicht ist es sogar für die Frau auch gut, aus einem strengen Regiment herauszukommen. Ich weiß es nicht. Ich habe fast das Gefühl, aber ich weiß, dass Bettina weint und weint und weint und nicht damit klarkommt, dass sie das Gefühl hat, ihre Eltern auseinandergebracht zu haben. Dann gib mir doch netterweise nochmal die Bettina, Julia. Schön, dass wir uns auch kennengelernt haben. Okay. Und dir und euch und für eure Liebe wünsche ich alles Gute weiterhin. Okay, danke. Ich reiche dich nochmal rüber. Sehr gerne, ja, sehr gerne. Hallo? So, Bettina? Ja? Ja, Bettina, ich kann verstehen, dass du jetzt erstmal ein bisschen schockiert bist auch. Da ist ja nur was Schlimmes passiert. Ja. Aber ich finde es nach wie vor absolut richtig, dass du das getan hast. Es war auch nötig, genau. aber trotzdem, ich habe das Gefühl, ich habe eine gesunde Ehe irgendwie zerstört. Nee, das Gefühl habe ich nicht. Das ist keine gesunde Ehe. Dann hätte deine Mutter anders reagiert und dann hätte dein Vater auch anders seiner Frau gegenüber reagiert. Er hätte ja wütend auf dich sein können, wenn er nun mal so denkt. Ja. Aber er hätte nicht seine Frau so verletzen dürfen, indem er ihr Vorwürfe macht. Er macht eher Vorwürfe einmal, weil ich lesbisch geworden bin und zum Zweiten, weil sie es akzeptiert. So. Also ist in dieser Ehe... Ich glaube, das ist noch schlimmer, weil sie es akzeptiert. Genau. Und wenn du mir sagst, wie wir gerade auch schon besprochen haben, dass du vielleicht sogar so einen Hauch von Erleichterung empfindest bei deiner Mutter. Wacht mal ab, wie die nächsten Tage und Wochen vergehen. Vielleicht kommt in das Leben deiner Mutter auch nochmal ein ganz neuer Elan rein. Und vielleicht, ich würde es dir wünschen. Ja, vielleicht brechen da jetzt auch Strukturen auf. Vielleicht ist das eine ganz tolle Aktion gewesen, auch für sie letztendlich, dass du das gesagt hast. Es ist ganz komisch, aber sie wirkt wirklich wie befreit. Ja, das ist doch schon, eigentlich ist das doch tröstlich für dich und das ist doch gut für dich. Und es ist komisch. Ja, es ist komisch, klar. Aber was dein Vater da macht, ist grauenhaft, finde ich. Ich finde es grauenhaft. Er hat halt seine Prinzipien. Ja, gut, aber mein Gott nochmal. Ein bisschen. Ja, ich weiß, Lesben sind keine Krankheit. Aber es ist keine Krankheit. Wie sehr verletzt er deine Mutter damit durch dieses Verhalten? Total. Wie schlimm. Ganz abgesehen, wie er dich verletzt, aber seine Frau verletzt. Ja, eben, die Frau. Ja. Deswegen ist alles Recht der Welt auf deiner Seite, auf eurer Seite. Und er hat die Arschkarte. Er hat sie. Er steht jetzt wie der Depp da. Er hat sich absolut mies verhalten, finde ich. Wir haben ein Weinfest am Wochenende in der Stadt. Und meine Mutter hat sich mit uns verabredet. Mhm. Und wir wollen zu dritt auf dieses Weinfest gehen. Mhm. Ja, das macht ihr aber hoffentlich. Ja, das klingt so wunderbar. Ja. Einfach eine ganz normale Familie und alles ist jetzt draußen und alles ist bekannt. Ja, nun wacht mal ab, wie sich das dann mit deinen Eltern fügt. Ich hoffe ja, entweder fügt es sich oder da brechen auch ganz neue Sachen auf und vielleicht findet deine Mutter auch einen anderen und neuen Lebensweg. Ich sag dir nur nochmal, also erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast nochmal. Okay. Ich hatte dir ja auch gesagt, melde dich nochmal, ja, wenn du es gesagt hast. Weiß. Das ist ja auch eine irre Geschichte, die du ja erzählt hast. Ich finde toll, dass deine Freundin das so lange erduldet hat, sage ich mal. Und dass sie jetzt auf deiner Seite steht und sie ebenso glücklich ist wie du, dass die Mutter so reagiert hat. Ja. Das war toll. Sie ist wirklich aufgestanden, hat erst Julia und dann mich in den Arm genommen. Das war toll. Ich habe so richtig vor mir als Bild. Okay. So, ihr beiden Netten. Dann wünsche ich alles Glück und alles Gute euch. Danke. Von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war unsere Bettina. Und schon geht's mit Alexandra weiter. Und Alexandra ist 18. Hallo, Alexandra. Hallo, Domian. Hallo, Alexandra. Um was geht's? Bei mir geht's darum, ich habe seit 13 Jahren Schuppenflechte. Seit 13 Jahren schon? Ja, seit 13 Jahren. Warst du 5 Jahre alt? Ja, ich war 5 Jahre alt. Es kam durch ein Antibiotika, das ich genommen habe. Mhm. Und ich habe mich jetzt nach langem Überlegen hin und her und durch meine Ärzte auch dafür entschieden, mit dieser Krankheit in die Offensive zu gehen. Weil ich der Meinung bin, dass sehr viele, auch Ärzte und Beamten, Lehrer, Schüler, Kinder, sehr, sehr viel zu wenig über die Krankheit wissen. Neurodermitis ist eigentlich ein weit verbreiteter Begriff, hat aber mit Schuppenflechte an sich in dem Sinne nichts zu tun. Hm. Aber du hast Schuppenflechte. Ich habe Schuppenflechte. Du hast Schuppenflechte. Beschreib uns doch die Krankheit. Schuppenflechte ist eine Autoimmunerkrankung, die sich dadurch äußert, dass man sowohl schweinsrosa als auch teilweise dunkelrote Placken auf der Haut trägt. Ja. Die mit silbrigen Schuppen belegt sind. Ja. Sieht wahrscheinlich für viele Leute nicht so schön aus. Nicht so schön ist noch nett gesagt. Ist noch nett gesagt. Ist aber in keinster Weise ansteckend. Nein. Mhm. Nein. Hast du diese Flecken mit den Schuppen auch im Gesicht? Ja. Ja. Ist der ganze Körper befallen? Ja. Auch die Hände? Nein, die Hände zum Glück nicht. Also die Hände sind im Moment mein Heiligtum. Also die waren bisher nur von einem einzigen Fleck befallen auf dem Mittelfinger. Aber der hat sich ziemlich leicht überpudern lassen. Also da bin ich froh, dass ich da keine Schuppenflechte habe. Aber ansonsten geht schon am Gelenk los. Ja, verläuft diese Erkrankung in Schüben? Bei mir ja. Und diese Schübe bleiben dann eigentlich bis zum nächsten Schub. Das heißt, die Plaques summieren sich von Schub zu Schub. Ach so, es entwickelt sich nicht irgendwann wieder ein bisschen zurück, sondern ein Schub, der bleibt und dann wird es beim nächsten Schub noch schlimmer. Ja, wenn so ein Schub dann passiert, wie sieht man das dann so sofort äußerlich? Wie man das sieht? Mhm. Ist es dann noch besonders stark oder sind die... Also bei mir kommt die Schuppenflechte meistens über Nacht. Und dann auch sofort und richtig. Das heißt, du wachst morgens auf und es ist alles viel schlimmer als am Tag vorher. Das heißt, ich wache auf und stelle fest, dass ich zum Beispiel im Gesicht am rechten Nasenflügel schon wieder fast fast die ganze linke Backe befallen ist. Achso, die vorher nicht befallen war. Nein. So, und dann ist aber die Backe und der Nasenflügel für die nächste Zeit immer befallen. Also mein Rekord im Gesicht liegt im Moment bei 5 Jahren. Bei 5 Jahren? Ja. Bis das sich wieder ein bisschen zurückentwickelt? Ja. Achso, aber es entwickelt sich schon irgendwann dann ein bisschen wieder zurück. Ich muss halt auf Kuren gehen und da muss ich den medizinischen Dienst halt davon überzeugen, weil ich ein ziemlicher... Hardcore-Fall bin. Ich war jetzt schon 3-mal auf Kur innerhalb von 4 Jahren. Wohin fährt man da zur Kur und was wird da gemacht? Also ich bin Oder ich bevorzuge meine Lieblingsklinik auf Westerland. Ah ja, auf Sylt. Also ja. Nordseeklima ist dann sehr günstig. Genau, Nordseeklima ist wirklich perfekt dafür gemacht. Oder jetzt in den Sommerferien war ich mal eine Woche im Allgäu. Das hat genauso gut geholfen. Also es ist immer eine Klimasache. Ich komme aus der Nähe von Frankfurt. Ja, also mittendrin in der Republik. Genau. Und da ist es jetzt nicht so wirklich prickelnd für meine Haut. Aber das glaube ich. Was wird denn dann in der Klinik und während einer solchen Kur getan? Also in der Klinik wird erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht. Wie lange hast du das schon? Ist jemand aus der Familie mit befallen? Hm. Was ist in deinem mit deinem Umfeld? Mit welchen Leuten gibst du dich ab? Hast du irgendwie Streit? Belastet du dich irgendwas? Weil auch sehr viel davon ausgegangen wird, die Schuppenfläche teilweise psychisch. Wie bei so vielen Autoimmunerkrankungen man da einen engen Zusammenhang sieht, nicht wahr? Ja. Ja. Aber ich halte das irgendwie für falsch. Also. Du siehst das als reine körperliche Erkrankung? Nein, nicht ganz. Also es ist wirklich teils. Ich kriege auch Schübe, wenn es mir super, super gut geht. Ja. Aber auch zur Prüfungssituation zum Beispiel, das ist da ganz schlimm. Aber nochmal zurückzukommen, was machen die denn in der Klinik? Ja, genau. Also mich haben sie mit Cortison behandelt, mit verschiedenen Vitamin A und B Präparaten, mit Ditranol, wenn ihr das versagt. Mit Zink haben sie mich behandelt, die haben mich eigentlich mit allen möglichen Fettcremes auch behandelt. Hm. Das hat dann wahrscheinlich vorübergehend eine Wirkung? 6 Wochen. 6 Wochen, dann ist wieder vorbei. Ja, 6 Wochen, dann kommt es wieder. Diese Hautausschläge mit den Schuppen auf der Haut, juckt das auch? Nein. Also wenn, dann nur in ganz seltenen Fällen, da muss aber auch was vorher extrem Schlimmes im Umfeld passiert sein, damit sich die Haut überhaupt meldet. Also jetzt juckreiztechnisch. Also letztendlich tritt diese Krankheit nur in 10.000 dicken Anführungszeichen optisch in Erscheinung, sonst merkt man davon nichts. Nein. Mhm. Außer du fährst drüber, also mit der Hand. So, wenn du bist 18 Jahre alt, junge Frau, du hast das so lange schon. Wie reagiert dein Umfeld auf diese Erkrankung, dass du meistens dann so aussiehst, mit Schuppen im Gesicht, an den Armen, an den Beinen und so weiter? Also ich fange mal an, ich war 12. Da kam ich gerade, oder war frisch in meiner Pubertät drin und der Rest auch aus meiner Klasse. Und da wurde mit sehr viel Ablehnung reagiert. Das heißt, das Mädchen hat irgendwas im Gesicht. Ja. Wir wissen nicht, was das ist, aber aufgrund dessen ist sie blöd. So würde ich das heute interpretieren. Ja. Also, wohl auch irgendwie so gesagt, das ist ekelhaft, die wollen wir nicht anfassen und die meiden wir. Wir hatten damals immer eine Kochgruppe an einem Tag, wo wir miteinander gekocht haben. Und ich wurde vor der gesamten Klasse bloßgestellt, insofern ich aus den Kochgruppen ausgeschlossen wurde. Es könnte ja sein, dass eine Schuppe ins Essen fällt. Ach so. Ich finde das so erschütternd und erstaunlich, dass das heutzutage immer noch so ist. Dass man von Seiten der Lehrer nicht einfach sich vor die Klasse stellt und sagt, pass mal auf, Jungs und Mädels, das ist eine Erkrankung und erklärt das ganz sachlich. Die wusste gar nicht, was das ist. Die Lehrerin? Nee. Das ist ja auch heftig. Deswegen rufe ich an, weil ich endlich mal möchte, dass es mal öffentlich gemacht wird. Hast du denn ein paar Freunde oder Freundinnen, die auch trotz dieser Erkrankung auf deiner Seite stehen? Ja, die habe ich auf meinen Kuren kennengelernt. Das sind auch Leute, die selbst die Erkrankung haben? Nein, nicht die gleiche, aber zum Beispiel Neurodermitis oder furztrockene Haut. Oder andere Hauterkrankung. Aber auf Schule so habe ich auch ein paar wenige gefunden, die sag ich mal, den Mensch hinter der Haut sehen, wenn du weißt, was ich meine. Ja, absolut weiß ich, was du meinst. Wie ist es denn in Sachen Jungs und Verliebtsein? Jungs und Verliebtsein, schwierig. Gab es schon mal eine Beziehung? Ja. Und konntest du dich da so auch dann so im erotischen Sinne, sexuellen Sinne fallen lassen oder warst du da doch eher gehemmt? Also mir ist es am Anfang natürlich schwer gefallen, weil du mit jeder Klamotte, die du hast fallen lassen, auch ein Stück von dir hast weggeben müssen. Aber irgendwann liegst du da nackig da. Ja, natürlich. Ja. Aber das war für mich dann weniger schlimm irgendwie, weil ich mir in dem Moment eigentlich gedacht habe, irgendwie, wenn da irgendwie eine Art von Abneigung wäre, würdest du das merken, weil ich habe ein ziemlich gutes Bauchgefühl entwickelt. Und er hat das dann so akzeptiert und hat dich auch gestreichelt und ist nicht da irgendwie zu. In dem Moment nein. Also er hat mich gestreichelt, ja, er hat es nicht abgelehnt, das meine ich. Also er sagte sogar mal, das wäre irgendwie sexy, weil es hätte ja nicht jeder. Das fand ich ziemlich süß, aber im Nachhinein ist es dann so geworden, dass er gemerkt hat, dass ich kein Vorzeigeobjekt bin, weil er jemanden gebraucht hat, den er vor seinen Jungs vorzeigen konnte. Zum Und da kam dann, wie gesagt, wieder diese Resonanz von wegen, was schleppst denn du hier für eine an? Wie ist denn das im Genitalbereich? Ist das da besonders schlimm oder? Im Genitalbereich ist das eigentlich nur auf dem Schambein. Ach so. Ja, also innen gar nicht mehr, das hatte ich, als ich 5 war. Aber jetzt nur auf dem Schambein. Ja. So. War das die einzige Beziehung, die du bisher hattest? Also, nein. Also danach kam noch eine, aber die war sehr gefühlsintensiv für mich. Und also mit ihm, er hat die Schuppenflechte eigentlich gar nicht gesehen, sag ich mal so, weil er mich so behandelt hat wie jemanden, der jetzt gar keine Hauterkrankung hat. Und er hatte selbst auch keine Hauterkrankung? Nee, er hatte keine Hauterkrankung, aber er wusste, was ich habe. Alexandra, gibt es Hoffnung bei dieser Erkrankung, dass du irgendwann diese Erkrankung im Griff haben wirst oder besiegen könntest sogar? Also von alleine, ohne Medizin, nein. Nein. Hast du auch schon so, da gibt es wahrscheinlich auch 1000 alternative Ideen und Methoden. Ja. Warst du in dem Bereich auch schon aktiv? Ja. Ja, hat nichts genutzt? Nein. Nee. So, deinen Anruf hier werte ich jetzt als Aufklärungsanruf. Ja, also ich... Dass man nicht weglaufen soll, sich nicht ekeln soll und dass man die Leute genauso behandeln sollte wie jeden anderen Menschen auch. Ich hoffe eigentlich inständig, dass irgendjemand vielleicht sich bei dir meldet und sagt, okay, ich habe auch Schuppenflechte, gib mir mal irgendwie die Nummer von Alexandra, die sie mir mal sagen kann, wo sie alles schon war. Also, ja. Weil ich teilweise echt bis hoch nach Hamburg gefahren bin zu einem Spezialisten für Schuppenflechte. Ja. Und ich selber schon sehr viele Schuppenflechte-Patienten getroffen haben, die sich einfach nicht mehr getraut haben, weiterzumachen. Ah, also du machst hier sozusagen ein Angebot, wenn Leute deine Erfahrung wissen möchten oder daran teilhaben möchten, du stehst dazu bereit. Ja, das kann ich gerne machen. Das, also ich werde jetzt auch ab 9. Darf ich kurz was sagen? Ja, natürlich. Ich werde ab 9.10. Bei meinem aktuell behandelnden Professor einen Bericht abgeben, über wie sie lebt sich mit Schuppenflechte und wie sieht's aus, wenn du keinen Schub hast. Ah, ja. Das heißt, wenn deine Haut komplett frei ist. Ja. Mit diesem Bericht wird dieser Professor das in seine Vorträge einarbeiten. Ah, ja. Also du bist ein Studienobjekt zurzeit. Du bist ein Studienobjekt zurzeit. Also ich nehme selber nicht an medizinischen Studien teil. Ah ja. Das noch nicht. Mhm. Aber ich möchte auf jeden Fall ihm bei seiner Forschung helfen, Forschung ist bei Schuppenflechte leider im Moment die beste Medizin. Die Frage ist eben, ob man sich das einfach mal so leisten kann. Also ich komme selber nicht an die an den absoluten Highscore gegen Schuppenflechte, sage ich mal, dran, weil die Therapie kostet 25.000 Euro. Also ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Wenn jetzt da ein Informationsaustausch stattfinden soll zwischen dir und anderen Leuten, die diese Erkrankung auch haben oder hatten, sind wir gerne hier Mittelsmänner und stellen den Kontakt her. Ich bitte darum, dafür braucht man sich absolut nicht schämen. Nein, natürlich nicht. Ich wünsche dir, ich freue mich, dass du angerufen hast und mutig darüber gesprochen hast. Und wünsche dir natürlich alles Gute und hoffe, dass es bald weiter richtig bergauf geht. Das wünsche ich dir von Herzen, Alexander. Okay, Domian, ich danke dir. Alles Liebe. Ich habe noch eine Bitte an dich. Ja. Und zwar, meine eineiige Zwillingsschwester, die übrigens keine Schuppenflechte hat, würde dir liebend gerne mal Hallo sagen. Ja, ist sie neben dir, oder was? Ja. Ja, dann sagen wir mal ganz schnell Hallo. Okay, ich gebe dich weiter. Das ist sehr schön. Hallo, Domian. Ja, hallo. Nein, das freut mich total. Das war lustig. Wie heißt du denn? Ich heiße Felicitas. Felicitas. Ja, dann sagen wir einfach mal Hallo. Ja, danke schön. Schön, dass wir dass ich dich auch kennengelernt habe, mal ganz kurz. Ja, ich versuche seit 2 Tagen schon bei dir. Ich komme nicht durch. euch beiden alles Gute. Danke schön. Tschüss. So, und hier ist Horst. Und Horst ist 70 Jahre alt. Hallo, Horst. Hallo, Horst. Hallo, schönen guten Abend, Domian. Schönen guten Abend, Horst. Um was geht's denn bei dir? Ich, mein Problem ist Gott sei Dank keine Krankheit, sondern ein mehr was Seelisches. Ja. Also ich meine, meine Frau, mit der ich seit 1960 verheiratet war, ist 2006 verstorben. Mhm. Ich habe die Trauerzeit abgewartet und habe mich dann verliebt in eine Kollegin, mhm. habe sie auch geheiratet. Mhm. Wir hatten zwei Haushalte mhm. und die mussten natürlich jetzt aufgelöst werden. Ja. Meine Frau wohnte in einem Nachbarort und zog zu mir. Und dann ging's los. Was schmeißen wir weg und was nicht? Ja. Ich hatte schöne Bilder an den Wänden von meiner Frau, von verstorbenen Frau, von meinen Kindern, Enkelkindern, alle. Mhm. Und meine jetzige Frau sagte, das verschwindet alles hier. Mhm. Ja, gut, das tat mir sehr weh. Schränke, ja. Schränke, Möbel, alles was Erinnerung an meiner Frau, das ist ja ein Leben gewesen, ein Dreiviertel meines Lebens. Absolut, absolut. Ja. Sollte verschwinden, selbst der Teppichboden sollte raus. Ich frage dich, Domian. Um den wäre es ja vielleicht gar nicht so schlimm gewesen, um den Teppichboden. Aber ich verstehe, was die Möbel und Bilder betrifft, ja. dass dir das sehr ans Herz geht. Ja. Selbst Gläser, wo wir ausgetrunken haben, nein, die möchte ich jetzt nicht mehr sehen. Wie ist die Sache denn jetzt ausgegangen? Oder seid ihr mittendrin noch am Streiten? Nein, wir sind jetzt in meinem Endreihenhaus, ist meine jetzige Frau eingezogen mhm. und renovieren von oben bis unten. Sie hat ein bisschen mehr Geld als ich, bezahlt auch alles. Ja. Und das ist das Problem. Ich habe wenig zu bestimmen. Ich habe mich so wohl gefühlt in meinem jetzigen... Ja, aber die Sachen sind schon weg, oder wie? Zum Teil schon, ja. Aber ich kämpfe noch um einiges. Ja. Ich verstehe auch nicht, gut, wenn man renovieren will. Und das ist ja auch alles in Ordnung, dass man so einen Neuanfang versucht. Aber warum nimmt sie dir die Bilder sogar noch weg? Warum sollen die Bilder weg? Ja, das gerade ist meine Hauptfrage, Domian. Ich habe meine Frau ja nun nicht nach 40 Jahren einfach zum Friedhof gebracht. Mhm. Die ist ja immer noch in meinem Herzen. Ist sie eifersüchtig, deine jetzige Frau, auf deine Verstorbene? Sie zeigt es nicht, aber es muss ja was dran sein. Mhm. Selbst die Bilder von meinen Enkelkindern, die im Pulk so an einer in einer Wandecke hingen, sollten verschwinden. Und also sie hat nicht gesagt, sollten verschwinden, nur sie meinte, ich mach da nicht drauf gucken. Ich finde das nicht ganz korrekt. Sie hat gesagt, ich mag da nicht drauf gucken. Sie hat immer das Gefühl, wenn sie das große Bild von meiner Frau, das war ungefähr 30 mal 40 Zentimeter, hm. sie hatte immer das Gefühl, wenn wir unseren Kuss geben, die guckt uns zu. Hm. Und das finde ich nicht ganz korrekt. Hm. Also ich bin sehr traurig darüber. Ja, ich meine, so ein ganz kleines bisschen kann ich es vielleicht verstehen, dass deine ehemalige Frau nicht überall präsent sein sollte in der Wohnung. Ist okay, ja. Ne? Aber letztendlich hast du natürlich recht, das ist ein großer Teil deines Lebens, den sie respektieren muss, deine jetzige Frau. Ja, ja. Vor allen Dingen deine Enkelkinder, ich meine, da ist ja nun gar nichts gegen einzuwenden. Das meine ich doch auch, ja. Ja. Und ich finde auch legitim, wenn man sagt, ach Mann, da ist das eine oder andere Möbelstück, das ist mir ans Herz gewachsen, das möchte ich gerne weiter behalten. Ja, da müsste man eigentlich so einen Mittelweg finden, dass sie ihre Sachen mitbringt, dass du ein paar von deinen behältst und der Rest kann ja renoviert werden, das ist ja dann auch okay. Das ist immer das Problem, wenn zwei Haushalte aufgelöst werden müssen, das ist natürlich ein Problem, nicht? Du hast gerade so einen Nebensatz gesagt, du hast das Gefühl, du musst das alles so machen, wie sie es möchte. Ja, so ein bisschen diktatorisch ist es schon. Fühlst du dich denn von dieser Frau unterdrückt? Ja. Das ist natürlich ein schlimmes Zeichen jetzt in der neuen Beziehung. Es ist ja eine neue Beziehung. Ja. Hast du das vorher nicht gemerkt, bevor ihr geheiratet habt? Ja, sie ist eine Hauptsekretärin und ich bin nur ein kleiner... Ich bin zurzeit nur ein kleiner Rentner, ich war Lokführer, ich war nicht mehr. Ja, das heißt ja nichts. Sie meint, sie ist... Ach, sie meint, sie ist was Besseres. Ja, so und so sagen, ja. Aber nochmal gefragt, hast du das vorher, bevor ihr zusammengekommen seid, oder bevor ihr geheiratet habt, nicht gemerkt? Nein, ich will nicht so sagen, nein, aber sie hat sich da so ein bisschen zu der Zeit hat sie sich ein bisschen unterworfen und jetzt versucht sie, ihre Position zu verstellen. Ah ja, da hat sie sich verstellt und jetzt kommt ihr wahres Gesicht raus. Ja, so möchte ich es sagen. Ja. Mensch, Horst, das darfst du nicht mit dir machen lassen, finde ich. Ich finde, da musst du auf dein Recht pochen. Ja. Wenn du jetzt in solchen Sachen schon nachgibst, hat die dich voll in der Hand irgendwann. Das hat mein Schwiegersohn auch schon gesagt. Ja. Horst, lass dich nicht unterdrücken. Nee. Also ich glaube, da hast du recht. Ich würde überhaupt, das wäre gar keine Diskussion. Wenn die Enkelkinder da hängen sollen, dann bleiben die Bilder da hängen. Wenn da auch ein Bild von deiner Frau da sein soll, soll es auch da sein. Weißt du, eigentlich müsste sie, wenn sie eine liebende Frau wäre, deine jetzige Frau, dann müsste sie sagen, Mensch, Horst, 3 Jahre nach dem Tod meiner Frau musst du akzeptieren oder nicht? Ja. Sie müsste akzeptieren, das war ein Teil deines Lebens und sie müsste auch keinen Grund haben, eifersüchtig zu sein. Geht sie denn mit dir zum Grab deiner Frau? Sie sagt manchmal, Mensch, geh doch mal hin und so, aber sie ist einmal mit dir, einmal? In anderthalb Jahren. Aber sie sagt, warst du schon mal auf dem Friedhof, fragte mich mal. Mhm. Ich fahre manchmal heimlich hin, um nichts. Nee, so geht das nicht. So geht das nicht. Doof, das, ne? Ja, das ist doof. Das darfst du nicht machen. Das darfst du nicht machen. Ich finde, du hast absolut das Recht dazu, auch wenn du eine neue Frau hast, deine verstorbene Frau in Ehren zu halten und zum Friedhof zu gehen. Das widerspricht sich ja alles gar nicht. Das meine ich auch. Sag mal, wie ist es denn, deine jetzige Frau, war die auch verheiratet schon mal? Ja, sie ist seit 19 Jahren geschieden. Ach so. Kommt natürlich aus so einem High-Society-Haus, da ich war schon ein paar Mal mit in Ratzeburg. Aber so eine Arztfamilie, ein bisschen hochnäsig, und ich bin nun ein einfacher Mensch, und weißt du, das spielt sich immer so ab, wie soll man sagen, was bist du, was bin ich? Also sie lässt dir das schon anmerken? Manchmal, ja. Du guckst sie auf dich herab? Selbst beim Essen, beim Eindecken in unserer Stube, beim Esstisch oder sonst was. Klingt alles... Die Serviette hört dahin und das hört dahin. Ach du lieber Gott. Ja, ja. So eine ganz feine Dame. Ja. Es ist nun mal leider so. Ja. Horst, da musst du dich zur Wehr setzen, finde ich. Du musst dich zur Wehr setzen. Ja. Auch wenn das traurig ist, dass das sich jetzt so entwickelt, aber da musst du ihr klare Grenzen ziehen. Deswegen habe ich dich angerufen. Da möchte ich dich wirklich unterstützen, das zu tun. Ja. Wenn wir in unserem Garten sind, ich habe so ein Reihenhaus, sie arbeitet mit alles, sie macht ja auch dreckige Hände, aber alles, was ich mache, das ist nicht richtig, also Dominante. Also, okay. Ich will nicht deine Zeit nur unnötig. Nee, sehr nett von dir. Aber gestatte mir noch eine Frage. Die Frau muss ja auch irgendwas haben, was dich angezogen hat. Was ist denn Gutes an der Frau? Die Frau ist einfach, wie soll ich sagen, man kann mit ihr reden, man kann mit ihr lachen, man kann mit ihr ins Theater gehen, was ich gar nicht kenne von früher. Ich bin ja Lokführer. Ich gehe in die Zahl. Ja. Jetzt habe ich kennengelernt. Wunderbare Sachen. Ja. Aber auf einmal ist wieder die Grenze. Du bist nichts, ich bin alles. Mhm. Warum hast du denn überhaupt dann noch mal geheiratet? Du hättest doch einfach so mit ihr so befreundet sein können. Ja, meine Güte, Domian, ich bin 70. Ich möchte ein bisschen behütet sein im Alter. Sie ist 10 Jahre jünger als ich. Naja, gut, nur ist es passiert. Das ist noch keine Garantie, dass man dann behütet ist, wenn man heiratet. Da hast du recht, Mein Lieber, du musst auf den Tisch hauen. Hast du recht. Du musst auf den Tisch hauen. Und du bist als ehemaliger Lokführer genauso viel wert, verdammt nochmal, wie sie, was immer sie auch gewesen ist. Ja. Weißt du das? Noch ist, ja. Ja, die hat überhaupt keinen Grund, die Nase hochzutragen. Wirklich. Du, das finde ich toll, du gibst mir einen Auftrieb. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir für die Auskunft und... Ich sehe deine Sendung schon lange. Meine Schwester in Düsseldorf kennt dich auch schon. Ah, ich finde es toll von dir. Das ist ja nett von dir. Alles Gute, Horst. Grüß dein Team. Mach ich. Richtig aus. Ich bedanke mich. Tschüss. Ja, tschüss. Das war der Horst. 0800 220 5050. Wenn ihr euch gerne hier bei mir melden wollt, dann könnt ihr das gerne tun unter dieser bekannten kostenfreien Telefonnummer oder mailt uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich zu Stefan, und Stefan ist 34. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo Stefan, um was geht's bei dir? Also ich habe Angst vor mir selbst im Moment. Warum? Und zwar, also ich habe im Moment ein Aggressionspotenzial in mir, also das ist echt ganz schlimm. Erzähl mal ein bisschen. Ich muss dazu sagen, im Moment bin ich arbeitslos und ich arbeite aber nebenbei in München. Also ich bin aus Ingolstadt und fahre dann mit dem Zug nach München zum Arbeiten. Was arbeitest du da? Piercer. Piercer? Mhm. Piercer, ja. Also das ist eigentlich mein Traumberuf, muss ich dazu sagen. Mhm. Und ich arbeite da auch in einem sehr renommierten Laden. Also muss ich auch dazu sagen, es macht richtig Spaß und alles. Und die Leute sind da total cool und wirklich total nett und alles. Und wie gesagt, ich fahre da von Ingolstadt mit dem Zug immer hoch. Und muss dann noch eine Station mit der U-Bahn fahren und steig halt gestern so in die U-Bahn ein und dann setzte ich einen Mann mir gegenüber und der hat nichts gemacht, muss ich dazu sagen. Also der hat sich hingesetzt, aus seinem Rucksack eine Zeitung raus, hat das Lesen angefangen und auf einmal schießen mir halt so Bilder durch den Kopf, so nach dem Motto, ja, wäre jetzt echt cool, wenn ich dem so das Gesicht eintritt und dann halt so lange auf ihn eintritt, bis er wirklich blutend am Boden liegt. Ist das neu, dass du solche Empfindungen hast? Nein. Also habe ich schon öfters gehabt, allerdings nicht jetzt, sage ich mal, Leuten gegenüber, die ich überhaupt nicht kenne, sondern eigentlich Leute, die mich in meinem Leben schon ziemlich verarscht haben. Also ich sage jetzt mal meinem Ex-Chef zum Beispiel gegenüber oder mal so ein paar angeblich guten Freunden gegenüber, die ich dann auch rausgefunden habe, dass mich die nur verarscht haben und ausgenutzt und so und solche Sachen. Da sind mir dann schon ab und zu mal so Fantasien durch den Kopf geschossen, dass ich die am liebsten richtig verprügeln würde. Ja. Gab es denn irgendwann schon mal einen gewalttätigen Übergriff? Ja gut, ich habe zwar mal eine Schlägerei gehabt, aber das ist 15 Jahre her. Ja, also bist du nicht gezielt mal auf eine Person so zugegangen und hast sie irgendwie schwer zugerichtet? Nein, um Gottes Willen, also ich beherrsche mich da. Also ich sag mal so, wenn ich so einen Ausbruch habe in dem Fall oder so eine Fantasie, ich beiß mir da wirklich auf die Zunge oder so und schaue, dass ich irgendwie von einem Platz wegkomme oder gehe schnell eine rauchen oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie gewalttätige Computerspiele mache oder Splatterfilme gucke oder so einen Scheiß, sondern also... Da ist eine Aggression, ein Zorn in dir. Genau, das ist ganz tief in mir. Die Frage ist nur, woher diese Aggression kommt und der Zorn. Also ein Teil kann ich mir schon vorstellen. Also ich muss dazu sagen, ich habe nicht so die tolle Kindheit gehabt. Also von meinem Vater seiner Seite, also der war nie gewalttätig, aber das wäre mir wahrscheinlich noch lieber gewesen, wie das, was der gemacht hat. Also es war wirklich nur Psychoterror. Mhm. Und zwar teilweise auch heute noch, wo ich jetzt schon mittlerweile 34 bin. Also mein Vater hält nichts von mir. Ich weiß nicht, das hat schon angefangen in der Kindheit, da ist immer dann losgegangen, ja, du taugst eh nichts und aus dir wird nichts und so, also weiß ich nicht, immer halt fertig gemacht worden, psychisch. Und die Mutter, wie hat die sich verhalten? Die hat halt immer versucht abzuwenden, aber ich sag mal, meine Mutter ist mir gegenüber auch eine sehr dominante Frau gewesen, muss ich jetzt dazu sagen, also ich habe halt auch nicht viele Freiheiten gehabt. Wobei ich aber wieder dazu sagen muss, auf der einen Seite kann ich es verstehen, weil ich ein ziemlich kränkliches Kind war, muss dazu sagen, ich bin auch Epileptiker, bin aber Gott sei Dank auf meine Medis gut eingestellt und so, also ich habe da schon seit Jahren toi nichts mehr gehabt. Also da waren zwei ganz starke dominante Persönlichkeiten, deine Eltern, die dich ziemlich plattgewalzt haben. Kann man so sagen. Kann man so sagen, ne? wie du es gerade erklärt hast. Ja, richtig, kann man so sagen. Also meine Mutter ist auch wirklich jahrelang nicht damit klargekommen, dass ich schwul bin. Ja, aber du und der Vater? Ja, der weiß es Gott sei Dank nicht, das ist ein Alt-Nazi. Also wirklich, ich glaube, der wird mich umbringen. Also ich sage das ganz ehrlich, ich glaube, der wird entweder wird mich umbringen oder krankenhausreif prügeln. Ich weiß es nicht. Dieses Piercen, das ist so ein Job, den du nebenher so machst. Mhm, genau. Also, was hast du gelernt? Hast du einen richtigen Ausbildung? Ja, natürlich. Also ich habe Kaufmann für Bürokommunikation gelernt, habe damals dann aber in dem Job nichts gekriegt und habe mich halt seitdem so durchs Leben geschlagen, sag ich jetzt mal. Und dann habe ich halt hauptberuflich mal jahrelang Gastronomie gemacht, weil mir das auch richtig Spaß gemacht hat. Und da habe ich aber dann vor 2 Jahren aufgehört, hätte ich eigentlich nie, wenn da nicht der Chef gewechselt hätte. Hast du einen Freund? Ja, mit dem lebe ich auch zusammen schon seit fast 7 Jahren. Und läuft das gut? Das läuft eigentlich wirklich gut, ja. Aber der sagt auch, dass mein Aggressionspotenzial im Moment echt übel ist, weil teilweise flippe ich wegen dummen Bemerkungen von ihm auch aus und fange halt das Schreien und so Scheiße an. Ja. Und ich meine, das kann es nicht sein, Domian. Also die Aggressionen zeigen sich dann auch verbal, dass du da eventuell dann austickst. Und ja, das ist ja das Schlimme. Und es ist so, dass sich das in der letzten Zeit verstärkt. Ich habe das Gefühl wirklich, dass sich das in letzter Zeit so verstärkt und das macht mir Angst. Ich habe wirklich Angst, dass ich eine tickende Zeitbombe bin in dem Sinn und dass ich irgendwann mal so dermaßen austicke, dass ich wirklich einen über den Haufen haue. Und ich will das aber nicht, weil ich eigentlich ein friedliebender Mensch bin. Mhm. So, da gibt es also, eigentlich nur eine Lösung, eine einzige Lösung. Wenn du das selbst so beobachtest und selbst dich als schwierigen Fall siehst oder du fast Angst vor dir selbst hast, wie du es gerade ja auch gesagt hast am Anfang, du aber nicht weißt, woher es kommt und du nicht dagegen angehen kannst, dann musst du dir professionelle Hilfe suchen. Dann musst du zu einem Fachmann gehen. Okay. Dann musst du zu einem Psychologen gehen. Also ich muss dazu sagen, ich hatte letztes Jahr schon mal psychologische Hilfe. Mhm. Habe ich schon mal in Anspruch genommen, aber das war im Endeffekt wegen ein bisschen was anderem. Und zwar, also, deswegen war das, sag mal ein Stichwort? Das war deswegen, weil ich habe letztes Jahr eigentlich einen coolen Job gehabt, und zwar in einem Callcenter, und bin aber dann laufend am laufenden Band, also wirklich alle zwei Tage in der Arbeit umgekippt mit Hyperventilation. Wo man dann, der Psychologe dann auch drauf gekommen ist, dass das auch noch mit früher, mit meiner Kindheit eben zusammenhängt und mit dem ganzen psychischen Stress, den ich mir dann selbst teilweise auch aufgebaut habe. Ja. Und dann ist es eben dazu gekommen, in einer minimalen Stresssituation, also ich sag nur, wenn du jetzt meinetwegen nur das Wort lauter erhebst, bin ich umgekippt mit Hyperventilation. Mhm. Und war dann wirklich teilweise aber ist von einer Woche drei Tage krank. Aber das deutet doch darauf hin, dass da eine ganze Menge im Argen ist. Und wenn du immer wieder sagst, wenn du den Hinweis schon gibst, dass das mit dem Elternhaus, mit dem Vater, mit der Mutter vielleicht zusammenhängt, dann wird das auch so sein. Und das ist Aufgabe einer ausführlichen Therapie, dieses genau auseinanderzunehmen und dass du es im Gespräch mit einem Therapeuten halt dann aufarbeitest und auch Lösungen findest für dich. Das nächste ist ja, das habe ich ja schon gemacht. Also ich habe da schon wirklich eine Therapie gehabt, die auch die Krankenkasse bezahlt hat und alles. Und habe das dann auch mit ihm schon aufgearbeitet gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, mir ist es wirklich gut gegangen. Und zwar, die Therapie war von vorletztem Jahr Oktober, glaube ich, bis letztes, oder von letztem Jahr Februar oder März bis, ja, August ungefähr. August, September. Mhm. Und dann war die Therapie zu Ende und ich muss echt sagen, es war super und es war ewig lang nichts. Nur jetzt fängt dieser Mist wieder an und ich verstehe es einfach nicht. Warum fängt jetzt dieser Mist wieder an? Ja. Gut, Gott sei Dank mit der Hyperventilation oder so, das habe ich nicht mehr. Das fängt deshalb an, weil das, was die Ursachen sind, weil das nicht geklärt ist. Und es offensichtlich eine solche Verknotung, eine solche komplizierte und komplexe Verknotung in dir gibt, die wahrscheinlich seine Zeit braucht, bis sie dann professionell gelöst ist. Also, ich möchte dir jetzt meine Psychologin anraten. Das heißt, sie wird dich gleich zurückrufen. Das wäre super. So, und die Anja kann dir dann noch genauere Ratschläge geben, vielleicht wie du mit einer neuen Therapie an die alte anknüpfen könntest, welche Form der Therapie gut wäre und so weiter. Mhm. Dass du was tun musst, finde ich schon, wenn du diese Warnsignale selbst bei dir so wahrnimmst. Nicht, dass du wirklich irgendwann jemanden zusammenschlägst. Ich will das nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Aus dem Alter bin ich heraus. Ich bin kein prügelnder Vollidiot. Ja. Ich meine, ich habe wirklich teilweise Angst, dass ich geisteskrank bin. Ja, das glaube ich nicht, dass du geisteskrank bist. Sondern da liegt einfach ein handfestes psychologisches Problem, was man lösen kann. Okay. So, Stefan, du legst auf und wirst von Anja, meiner Psychologin, zurückrufen. Und alles Weitere könnt ihr beiden in Ruhe im Hintergrund klären. Alles klar? Alles klar, Domian. Ich sage danke und ich finde deine Sendung auch echt klasse. Sehr nett von dir. Vielen Dank. Danke fürs Kompliment. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Und weiter geht es mit der Andrea. Ja. Und die Andrea ist 42. Ja. Hallo, genau. Andrea. Hallo. Schön, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir? Ich habe ein ziemlich starkes Problem. Und zwar ist vor 8 Monaten meine Mutti gestorben. Und daraufhin wurde mein Bruder schwer krank, psychisch. Wie alt ist der Bruder? Auch 42. Ja. Wir sind Zwillinge. Ach so. Mhm. Waren. Entschuldigung. Und vor anderthalb Monaten hat sich mein Bruder das Leben genommen. Und mit der ganzen Sache komme ich einfach nicht mehr klar. Die Mutter ist vor 8 Monaten gestorben. Ja. Ist sie plötzlich gestorben? Also sie war ein Jahr lang bettlägerig gewesen. Ja. Und mein Vater und ich haben sie gepflegt. Welche Erkrankung hatte sie? Sie war lungenkrank und aufgrund des Übergewichtes konnte sie auch nicht mehr laufen und so. Ne? Und es war einfach nichts mehr zu machen. Ja. Und sie hat halt nachher eine Harnwegsentzündung gehabt und hat Fieber gehabt. Mhm. Das war kurz vor, also das war im letztes Jahr, Dezember. Mhm. Und dann habe ich drauf bestanden, dass sie ins Krankenhaus kommt, mhm. damit das Fieber wieder gesenkt wird und alles. Und ja, da hat sie sich dann den Norovirus angefangen und den Krankenhauskahn. Oh je. Und das hat sie nicht überlebt. Ja, das glaube ich. Wenn man so schwer krank ist und dann solche Infektionen bekommt. Hm. Ja. Du hast dich dann mit deinem Vater sehr um sie gekümmert. Ja. Hat der Bruder sich auch um sie gekümmert? Also er kam immer wieder und hat geholfen und so, ne, und hat, sagen wir mal, die Straße gefegt, ne? Mhm. Und auch den Garten in Schuss gebracht und ist immer wieder zum Essen gekommen, was mich unheimlich gefreut hat, ne? Mhm. Dass wir noch den Kontakt halt hatten, ne? Wohnt er denn weit weg? Ja, so 20 Kilometer. Ja, das ist nicht weit. Nee. Du sagst, es hat mich gefreut, dass wir den Kontakt hatten. War der Kontakt denn nicht so gut vorher? Vorher nicht, nein. Nein, obwohl das dein Zwillingsbruder ist, war. Ja. Mhm. Ne? Also, und dann hat ihn der Tod der Mutter so umgehauen, dass... Das war so schlimm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also er ist total abgedriftet, ne? Er ist einfach... Hatte er irgendwie eine Form des schlechten Gewissens, deine Mutter? Nein. Hatten die beiden denn Streit? Einen sehr guten Kontakt hatten die beiden gehabt, ja. Ah, ja. Und das Problem ist halt, er war psychisch krank und das wussten wir vorher nicht. Und der Arzt hat halt gesagt, dann paranoide Psychose. Sorry. Mhm. War das vielleicht auch der Grund, weswegen ihr beide nicht so gut miteinander konntet? Jetzt im Nachhinein betrachtet, dass er... Im Nachhinein, ja. Ja. Gab es aber das letzte halbe Jahr, das hat uns zusammengeschweißt, ne? Und dann ging es wieder und ich habe mich um ihn gekümmert. Ja. Er war im Krankenhaus gewesen und das hat uns eigentlich zusammengeschweißt dann. Ne? Das heißt, nach dem Tod der Mutter war er im Krankenhaus? Ja. Ja. Und er hat sich das Leben dann genommen. Ja. Wie hat er sich das Leben genommen? Hat sich erschossen. Hat sich erschossen? Ja. Wie kam er in die Waffe? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Die Kripo hat schon gefragt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ne? Was war das für eine Waffe? Weißt du das? War es ein Jagdgewehr oder eine Handfeuerwaffe? Es war ein kleines Gewehr. Ich habe das nur gesehen auf der Schachtel, wie ich dann in die Wohnung rein musste als Zeugin. Mhm. Und dann haben die Schachtel gefunden und wie ich das gesehen habe... Sorry. Das ist sehr schwer, das zu erzählen wahrscheinlich, das glaube ich. Aber es hat ihn jemand anders gefunden gehabt oder hast du ihn zuerst gesehen? Nein. Jemand anders? Es hat ihn jemand anderes gesehen. Ein Reiter, der dahin vorbeigekommen ist. Hm. Hat er das in der Wohnung gemacht oder im Garten? Oder? Nein, das war an dem Grillplatz, wo wir als Kinder immer da waren. Ach so. Also, und das war hier im Ort, also ein paar Kilometer entfernt ungefähr. Mhm. Und da hat er sich dann eben das Leben genommen. War er denn nach dem Schuss sofort tot oder ist er noch ins Krankenhaus gekommen? Nein, er war sofort tot. Mhm. Und das Schlimme ist halt an der ganzen Sache, ich wusste von nichts, mein Vater wusste von nichts und dann bin ich... Weil er hat mich ja aufgrund seiner Krankheit, wir hatten täglich Kontakt gehabt, ja. Mhm. Und, Entschuldigung. Ich habe alles Verständnis der Welt, dass du nicht ganz klar erzählen kannst, denn das ist ja nun so ein Schock. Du hast deine Mutter verloren. Und dann verlierst du unter so dramatischen Umständen auch noch deinen Zwillingsbruder. Da kann man nicht klar und normal sprechen, das verstehe ich völlig. Hatte dein Bruder auch eine Familie oder eine Freundin? Nein, der war alleinstehend. Ja. Jedenfalls er hat dienstags bei mir angerufen, also er hat jeden Tag 4 bis 6 Mal angerufen. Mhm. Oder ich habe ihn angerufen, geht's dir gut und so, ne? Mhm. Und er kam sonntags immer zum Essen. Und dann habe ich versucht, ihn zu erreichen. Und er ging nicht dran ans Handy und Ich habe ihn nicht erreichen können. Und samstags Nacht bin ich dann losgezogen und habe ihn beim Nachbarn gesucht, bei dem Vermieter gefragt, wann habt ihr ihn das letzte Mal gesehen? Da stimmt irgendwas nicht und so. Und keiner konnte mir Auskunft geben. Mhm. Und dann bin ich zur Polizei gegangen, weil er psychisch so schwer krank war. Ja. Und dann haben die da 3 Seiten aufgeschrieben, die Beamtin da. Und hat mich nach dem Zahnarzt gefragt, wo ich schon gedacht habe, was will die denn von mir? Mhm. Ne? Ja, und dann habe ich dann erfahren, also, sie hat dann erstmal gesagt, sie müsste mal mit ihrer Chefin sprechen. Ja. Ach so. Und da hatten sie ihn schon gefunden gehabt. Ja. Ja. Und der Zahnarzt, um zu identifizieren wahrscheinlich. Genau. Verstehe. Mhm. Ne? Und ja, da habe ich dann eben erfahren, dass mein Bruder tot ist. Auf der Polizeiwache quasi? Ja. Wie hast du das da in dem Moment aufgenommen? Und war so schlimm. Sorry. Und euer Vater, wie geht der damit um? Der versucht das Ganze zu überspielen, mir zuliebe wahrscheinlich, wie ich das bei ihm auch tue. Also, und ich kann im Grunde genommen nur für mich alleine trauern. Das heißt, ihr spielt euch beiden so die Tapferen vor. Genau. Und traut euch gar nicht voreinander zu weinen zum Beispiel. Ja. Hast du Familie? Nein. Bist auch alleine. Machst du dir, Andrea, machst du dir in irgendeiner Weise Vorwürfe, dass du deinen Bruder nicht genau beobachtet hast oder dass du irgendwas falsch gemacht hast? Ja, weil er hat am Dienstag versucht, mich zu erreichen. Und ich war selbst beim Arzt, weil ich Bandscheibenvorfall hatte und operiert worden bin und habe noch furchtbar Probleme damit. Und ich konnte nicht ans Telefon gehen. Es war ausgeschaltet, das Handy. Und 2 Tage später habe ich, wie gesagt, versucht, ihn zu erreichen. Und es ging einfach nicht mehr. Er hat nicht mehr zurückgerufen, was ich von ihm nie kannte. Ich glaube mal, das sage ich dir mal nur aufgrund dessen, was du mir erzählt hast, dass wahrscheinlich dein Bruder so schwer seelisch erkrankt war, dass ihn niemand mehr hat erreichen können. Und dass auch du, trotz aller geschwisterlichen Liebe, ihn mit Sicherheit auch nicht mehr hättest fassen können. Ich hätte das vielleicht verhindern können. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Dafür war es zu dramatisch und zu schwerwiegend schon. Hat er euch etwas hinterlassen? Nein. Nein. Also ich war ja mit der Kripo dann in der Wohnung gewesen. Die haben mir dann alles aufgenommen. Nachher wurde die Wohnung wieder versiegelt. Dann hat mich das Ortsgericht angerufen und haben gesagt, dann ich müsste noch mal mit reinkommen. Dann haben wir sämtliche Papiere dann von ihm durchgestöbert. Und dann habe ich so Karteikarten, kann man sagen, eigentlich gefunden. Die waren datiert mit November 99. Also schon 10 Jahre her eigentlich, wo er schon reingeschrieben hat, er will sich umbringen. Ja, da sieh mal. Das ist ja das, unterstreicht ja dann das, was ich gerade gesagt habe. Dass er so schwer erkrankt war und dass sich das so langfristig wahrscheinlich vorbereitet hat. Aber ich hätte es doch merken müssen. Nein, das glaube ich nicht. Wenn du vorher keinen großen Kontakt so sehr zu ihm hattest, dass du gar nicht mal wusstest, dass er seelisch erkrankt war. So, und dann warst du so eingenommen von der Pflege deiner Mutter und auch so erschüttert, dass du deine Mutter verloren hast. Das wäre ja übermenschlich, wenn du jetzt auch noch einen Röntgenblick gehabt hättest für deinen Bruder und das genau alles hättest identifizieren können, was mit ihm los ist. Das glaube ich nicht. Ich finde, dass du überhaupt keine Schuld hast. Ich glaube, dass du alles richtig gemacht hast und nach bestem Wissen und Gewissen. Andrea, lass mich mal kurz mal noch was fragen, bevor die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Du hast gesagt, du kannst eigentlich nur so für dich trauern. Du hast keine beste Freundin, keinen besten Freund, mit dem du sprechen kannst. Ich habe mit einigen gesprochen und die beste Freundin, die ich habe, die hat selbst solche Probleme und die habe ich so zugemüllt mit meiner Trauer und allem drum und dran. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass sie selbst dermaßen Angst vorm Tod hat. Verstehe. Das geht also nicht. Und da gibt es kein Gespräch wirklich. Ja. Ich finde erstmal gut, dass du hier angerufen hast. Und wir werden jetzt im Hintergrund, die Sendung ist gleich vorbei, gemeinsam überlegen, was du tun könntest. Ich finde, ja, du musst dringend etwas tun. Du musst dringend einen Weg finden, dass du trauern kannst, dass du weinen kannst, dass du alles aussprechen kannst. Da gibt es viele, viele gute und interessante Möglichkeiten. Mhm. Wir werden dir helfen. Danke. Andrea, du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Vielen Dank. Tschüss. Ja. Tschüss. Alles Liebe. Tschüss. In der Technik heute Nacht Patricia Unger und Tobias Fritz. Und wir sind morgen wieder da. Ich hoffe dann ganz pünktlich 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.